Unter Leuten. Hörspiel in 6 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Juli C. Hörspielbearbeitung Judith Lorenz. Teil 4. Was bisher geschah? Der Streit in Unterleuten spitzt sich zu. Für den Windpark gegen den Windpark. Für Gombrowski gegen Gombrowski. Auch der Leiter der Vogelschutzwarte, Gerhard Vlies, ist davon überzeugt, dass Gombrowski ein Verbrecher ist. Da verschwindet plötzlich die Enkelin von Gombrowskis altem Widersacher Kron. Das Krönchen. Wer ist da? Die Spaßvögel vom LK? Komm einfach bei Nacht auf meinen Hof. Ich höre was. Oder habe ich was angestellt? Hallo! Aber ein Bulle kommt niemals allein. Der Kerl da mit der Taschenlampe ist der Vogelschützer. Dieser Vlies von dem Mann. Hat er den Verstand verloren? Ein Handy hat doch eine Videofunktion. Muss ich für Miriam filmen. Sie meint ja, das ist eine Gombrowski-Scheiße. Gut, ich habe die vorher auf Gombrowskis Bitte für ein paar Stunden gelöscht, aber das hier ist mein Kampf. Und ich habe damit nicht angefangen. Jetzt hat er mich gesehen. Guten Abend. Wenn Sie erlauben, würde ich mich gerne mal umsehen. Klarer Hausfriedensbruch. Was machen Sie da? Was soll denn das hier? Filmen Sie mich etwa jetzt? Filmen Sie mich? Also, was muss denn da im Dorf? Sind Sie taub, Herr Schaller? Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Der guckt eindeutig zu viel Tatort. Sie haben bestimmt gehört, dass ein Mädchen verschwunden ist. Mich würde interessieren, wann Sie das Mädchen zuletzt gesehen haben. Steht da im Dunkeln, ohne Einladung und redet wie ein Fernsehkommissar. Vielleicht dürfte ich kurz in Ihr Haus kommen. Auch die Nebengebäude würde ich mir gerne ansehen. Wenn Sie nicht wissen, wo sich das Kind befindet, haben Sie bestimmt nichts dagegen. Ich soll ein kleines Mädchen entführt haben? Du selbst eine Tochter. Wenn der Typ durchs Dorf läuft und solchen Mist erzählt, dann soll er mich mal kennenlernen. Ja, mit Schweigen kommen Sie nicht weiter. Ich weiß, von wem Sie Ihre Anweisung bekommen. Oh, das ist in Höchstform, der Herr Kommissar. Ich weiß, wessen Spiel Sie spielen. So, jetzt reicht's. Ja, das ist ja uns vergasen, diese schäbige Erpressung. Das ist schon schlimm genug. Aber ein kleines Mädchen... Mutter, 24er, 11 Stück. Sie sitzen in Ihrem verdreckten Haus und spielen Terrorist. Reicht für ein paar blaue Flecken. Zuerst lassen Sie mich ins Haus. Ach so. Au! Spinnen Sie! Aua! Verdammt doch mal! Das werden Sie bereuen! Sie werden noch von mir hören, ja? Ich komme wieder! Schneller als Sie denken! Bloß in mir blicken, du! Boah, was ein Sternenhimmel. Eines Abends war also die Enkelin von Krohn, Krönchen, verschwunden. Als Krönchens Mutter, also Katrin Krohn-Hübschke, mich um Hilfe gebeten hat, hätte ich sie am liebsten umarmt. Ich meine, ständig kämpfen die jungen Frauen von heute darum, niemanden zu brauchen, weil der Zeitgeist das so will. Das ganze Dorf hat geholfen, das Kind zu suchen. Wir haben den Wald durchkämmt. Mein Mann ganz vorne mit dabei. Also Krohn war der General und Gerhard sein Adjutant. Und das ist ja so heutzutage, dass Frauen ständig Männer und Frauen in einer Person sein müssen. Ja, immer drum kämpfen, immer stark sein, keine Schwäche zeigen, keine Hilfe annehmen von einem Mann. Gerhard kenne ich als Kneipenrevolutionär, als Melancholiker, der von einem entkernten Altbau in Tränen ausbrechen kann, ja. Ich kenne das von Jule auch, ja. Also, und da reicht es manchmal, ihr einfach über den Kopf zu streichen und dann weint sie los, ja. Heult ihr ganzes Heldentum raus. Einfach die Möglichkeit zuzugeben, man ist ein überforderter Mensch. Aber klar, Katrin Krohn-Hübschke wollte nicht weinen. Aber seit wir in Unterleuten waren, kannte ich natürlich auch den Naturschützer, den Heimgärtner, der so richtig so aufgeht in Gartenarbeit, ganz zufrieden ist. War schon ein Exil-Intellektueller, aber ganz angekommen in seinem Naturschutz. Eigentlich funktionierte das Dorf wie eine Tauschgesellschaft in Form von kommunizierenden Röhren. Da gab es im engeren Zirkel, waren die Alteingesessenen. Und die Ware, die sie hatten, waren Aufträge, Gefälligkeiten, brisante Informationen. Und diese Gefälligkeiten lagerten sich im Grunde wie ein Konto an. Und Leute wie Krohn und Gombrowski hatten ein riesiges Gefälligkeitskonto. Dadurch hatten sie natürlich Macht. Macht im Dorf. Und die Macht war viel größer als irgendeine Behörde. Gerd hat dann so Formulierungen. Der bezeichnete Unterleuten als eine anarchische Achselhöhle eines überregulierten Gesellschaftskörpers. Im Grunde war die Suche nach dem Kind eine Einladung, endlich in den inneren Zirkel von Unterleuten einzudringen. Und die Chance habe ich genutzt. So, wir kriegen es schon. Guck mal. Ey, du schließt doch einfach. Alle mal her. Schlag doch mal leise. Ich will meine Kette. Gerhard, der Feldherr. Die Abstände möglichst groß. Das ist neu. Aber immer so, dass jeder seinen Nebenmann noch sehen kann. Was ist das da eigentlich für eine Schwellung über seinem linken Auge? Ruf nach Krönchen, aber nicht zu laut, damit wir hören, ob Antwort kommt. Peinlich. Benutzt eure Taschenlampen. Habt ihr alle innen? Könnt ihr etwas verloren oder ein Zeichen hinterlassen haben. Richtungsbefehle kommen von mir. Und werden durch die Kette weitergereicht. Ist alles klar. So, wir bewegen uns jetzt erstmal ein Stück Richtung Westen und gehen in einem breiten Streifen am Waldrand entlang. Und danach wenden wir und ziehen eine parallele Bahn. Diese Weise arbeiten wir uns immer tiefer in den Wald hinein. Ich merkte immer mehr, wie ich innerlich von Gerhard abgerückt bin. Der Mann, den ich geheiratet hatte, war ein Beobachter, kein Anführer. Endlich war Jule aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht. Ich war den Windrädern irgendwie dankbar. Er steigerte sich in Verschwörungstheorien hinein und träumte von Mord. Sie hatten mir Jule zurückgebracht. Unsere Beziehung war fast wie früher. Ja, ich fand das sehr schön zu sehen, dass er glücklich war. Der war schon glücklich, so vor der eigenen Haustür eine große Bühne gefunden zu haben. Ich spürte endlich wieder eine Verbindung. Warum kicken wir nicht mal beim Indianer vorbei? Oder gleich beim fetten alten Hund. Wir vermuten, dass Krönchen versucht hat, durch den Wald zu ihrem Opa zu laufen. Lügner, du glaubst doch selbst nicht, dass sich das Mädchen verirrt hat. Willst doch nur bei Krohn dich einschleimen. Wir verschwenden unsere Zeit. Quatsch. Schnauze halten, Abmarsch. Wir bündeln unsere Kräfte. Abstände mal ein bisschen größer. Geh mal weiter. Geh mal weg. Ja. Bitte um Ruhe und Geschlossenheit. Katrin? Ja, okay. Sieh ganz nach links. Taschenlampe an. Papa, hast du Taschenlampe? Die Abstände nicht zu klein. Schaller hängt mit drin. Ich war bei ihm. Er hat mich mit Schrauben beworfen. Aber Gerhard, das mit kann... Gerhard, eigentlich denkst du doch, dass Gombrowski die Kleine im Kartoffelkeller eingesperrt hat. So, los! Los! Los! Krönchen! Krönchen! Vielleicht liegt Krönchen mit verstauchtem Fuß im Graben. Gombrowski entführt doch keine Kinder. Es geht hier um 10 läppische Windmühlen. 90 Grad links und wieder geradeaus. 90 Grad links und wieder geradeaus. 90 Grad links und wieder geradeaus. 90 Grad links und wieder geradeaus. Keine Puste mehr. Aber keiner trägt hier außer mir noch ein Baby durch die Nacht. Krönchen, wo bist du denn? Wer holt schon nachts sein Baby aus dem Bett? Und läuft durch den Wald, um einer Nachbarin bei der Suche nach ihrem verschwundenen Mädchen zu helfen. Und wenn wir Krönchen nicht lebend finden? Ich breche gleich zusammen. Vielleicht nur wenige Meter von Krönchen entfernt. Was ist denn? Ist was passiert? Vollidioten. Ich fass es nicht. Also ich würde ja sagen, es ist gerade hilfreich, so ein kleines Baby. Ja, ist cool. Was stolperst du überhaupt mit hier? Hältst du dich hier für einen Familienausflug oder was? Na ja, ist doch wahr. Mensch, nicht auf die Beine leuchten. Hoch die Taschenlampe. Sonst findest du doch nichts. Sie fasst meine Frau nicht an, ja? Ist das verstanden? Gott, so was Planloses. Ich werde sie eher zertrampeln als finden. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Willst du Hilfe sein? Schönen Dank. Ihr freut euch doch, dass sie weg ist. Ihr habt mich immer gehasst. Und jetzt Krönchen. Da kam alles zusammen, das stürzte irgendwie, als wenn der Himmel über meinem Kopf zusammengestürzt ist. Und ich wusste da eigentlich gar nicht mehr, was ich hier mache, wer ich bin. Also wo ich herkomme oder was noch übrig ist von dem, wer ich war. Ich hatte ja alles, es war ja alles gut. Schönes Haus, toller Mann, gesundes Kind. Und trotzdem fühlte sich das so an, als wenn ich... ja, mir selbst entgleite, in den Abgrund falle. Also ich wollte mich engagieren, etwas für das Dorf tun. Aber seit dem Gespräch mit Gombrowski war das anders. Im Grunde wurde mir das in dem Wald, als wir da... Da habe ich gedacht, ich gehöre hier nicht hin. In dem Dorf, da würde ich immer eine Fremde bleiben. Jetzt hören Sie, die Kette funktioniert gut. Lassen Sie es doch einfach weitermachen. Papa! Lassen Sie ihn mal in Ruhe. Lasst ihn in Ruhe, ihr geht zu Arne. Ja. Habt ihr verstanden? Ja. Keiner folgt uns nach. Ihr geht zu Arne. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Papa! Papa, bleib mal stehen. Hörchen! Hörchen! Hör sie mich. Ich bin's, Karl. Was ist denn hier los? Verdammt doch mal! Los! So, komm rein. Willst du dich hier jetzt? Ja. Das halbe Dorf hatte sich da versammelt in meinem Arbeitszimmer. Und standen sie nur da, ne? Mit hängenden Köpfen, Hände in Taschen oder verschränkt, sprachlos, hilflos. Ja, und da habe ich erst mal gesagt, wollt ihr einen Schnaps? Habe ich Schnaps ausgeschenkt. Ja, und Katrin, die hat geweint. Aber ich persönlich habe damals immer noch geglaubt, dass Krönchen, diese Diva, davongelaufen ist, um ihre Eltern zu erschrecken. Einfach um denen eins auszuwischen. Ach. Du hattest auch schon mal mehr Dampf auf dem Kesselkron. So langsam könnten wir mal reden. Ja, wollen wir ewig hier rumsitzen? Mensch, ich war doch an allen Türen. Auch beim fetten alten Hund? Also, wenn ich mal was zu bedenken geben darf. Wenn Gombrowski wirklich das Kind entführt hat, dann hat er es niemals zu Hause versteckt. Ja, genau. Ja, ich habe vorhin Herrn Schaller angesprochen. Was ist Schaller? Ja, den Schaller. Und er hat ausgesprochen aggressiv reagiert. Oder bei den Indianern vielleicht hat der alte Hund sie da versteckt. Was du immer hast mit deinem Indianer. Ja, das ist ein Spinner. Bist auch ein Spinner. Ist doch völlig klar, dass der alte Hund sie hat. Keiner weiß wo, aber irgendwo hat er sie. Also jetzt trinken wir vielleicht erstmal was Klares. Ja, ich muss auf Zeit spielen. Hätte mir nicht träumen lassen, dass ich mal die Polizei rufe. Selbstgebrannt. Ja, kein Alkohol. Wohlsein! Die brauchen eine halbe Stunde von Plausitz. Ist gut, ja. Alte Pflaume. Was ist los mit dir, Kron? Deine Enkelin ist weg und du sitzt hier rum wie eine Kuh, wenn's donnert. Lass gut sein, aber wir sollten trotzdem die Option Gombrowski nicht aus den Augen verlieren. Alle gucken zu Gerhard, als wäre er der Chef und Arne nur der Mitarbeiter des Monats. Sei einfach still, du Penner. Nur noch eine halbe Stunde. Sehr nett, dass Sie sich engagieren, Herr Vlies, aber ich würde Sie bitten, die Regelung der Angelegenheit mir zu überlassen. Ja, was regelst du denn? Du machst ja alles. Ich schlage vor, dass wir eine neutrale Kommission bilden. Herr Seidel und ich suchen Gombrowski auf und stellen ihn zur Rede. Und wenn er nichts sagt, was ist dann? Ja. Hört dann Pauf Maul oder wie? Ja, bitte. Wir treten dem alten Hund die Tür genau, ein. Genau, richtig. Ja, so heißt es. Wir sollen nicht drum rumreden hier. Schluss damit! Wir sind doch nicht im wilden Westen. Wir sollten auch an das Kind denken. Sie befindet sich schon seit 5 Stunden möglicherweise in Gefangenschaft. Ja, ich denke an nichts anderes. Katrin. Du hast gesagt, das ist deine Entscheidung. Also, dann musst du aber auch was entscheiden. Ich, Katrin, lass mich das machen. Dann geht er eben. Ich weiß doch auch nicht. Verdammter Mist. Zeit gewinnen. Auf geht's. Aber nicht mit leeren Händen. Nehmt euch eine Schaufel mit. Halt! Niemand geht hier irgendwo hin. Die Polizei wird gleich hier sein. Was hast du denn zu melden? Ja, die brauchen 30 Minuten bis hierher. Wenn hier irgendwer zu Gombrowski marschiert, zeige ich ihn an wegen Hausfriedensbruch und versuchter Körperverletzung. Hol mal nur einfach mal die Luft an. Du bist doch schuld, dass Krönchen weggelaufen ist. Weil sie wegen dir nicht im Garten spielen darf, deshalb. Ach, wie denn jetzt? Weggelaufen oder entführt? Na, erst ist er weggelaufen, dann hat Gombrowski sie geschnappt. Weil du deinen Nachbarn wegen ein bisschen Rasenmäher und Kindergeschrei den Scheißer blockiert hast. Seid ihr bald fertig? Zeit gewinnen. Du steckst doch mit Gombrowski unter einer Decke. Ja, genau wie die Polizei. So, hier kommt keiner mehr raus. Was soll denn das? Nur noch ein kleines bisschen Zeit. Anna hat die Tür verrammelt. Jetzt regen wir uns mal ganz schön ab. Pass mal auf. Du sperrst mal nicht ein. Du Papa. Du verdammt. Was willst du denn, die Lakai? Du sperrst dir nicht ein. Los, kommt. Kinder, jetzt hört auf. Wir müssen jetzt warte mal. Ruhe jetzt. Ruhe jetzt. Ruhe jetzt. Ja, Mensch, lass doch los. Ja. Oh, Mann, nee. Du nimmst jetzt den verdammten Schlüssel raus. Ja, und da hingen die plötzlich alle in meinem Arm. Ich habe gedacht, wie wenig Kraft die eigentlich haben. Aber es gelang mir nicht, die abzuschütteln. 3 ringende Greise. 3 ringende Greise. Wenn es einen Gott gibt, lacht er sich jetzt tot. In dem Moment habe ich gedacht, ich habe mich gewundert. Selbst in dem Moment gelang es mir nicht, unter Leuten zu hassen. Egal, was passiert, selbst in dieser Situation musste ich diesen Ort und diese Menschen lieben. Ich wollte ein guter Bürgermeister sein. Den Schlüssel! Komm, Broski, hat das Ding doch gar nicht, verdammten Idioten! Was quatscht du denn da? Komm, Broski, der entführt keine Kinder. Genau. Woher willst du denn? Du weißt überhaupt nichts. Gombrowski ist ein guter Mensch. Ach, Jule. Wolfi? Hier sind wir. Wolfi, er strahlt. Mann, Arne, mach die blöde Tür noch mal auf. Katrin, siehst du da nach? Mensch, Gott sei Dank. Komm, wir müssen. Komm. Bei Katrin ist alles so sauber und ich bin so dreckig. Katrin hasst mich, obwohl sie dich nie sagen würde. Ich kann sie auch nicht verdenken. Mäuschen, noch für wenige Minuten hätte ich dem Teufel meiner Seele versprochen, wenn er mir nur Krönchen zurückbringt. Mäuschen, erzähl einfach. Eigentlich müsste ich die Kleine jetzt ans Herz drücken. Ich kann es aber nicht. Schätzchen, warum bist du weggelaufen? Weil Emma sagt, dass ich leise sein soll. Ihr habt mich gar nicht mehr lieb. Doch, wir haben dich sehr lieb. Erzähl mal weiter. Also, dann bin ich zu den Katzen gelaufen. Zu den Katzen? Was? Sie meint zu Hilde. Und dann? Dann habe ich mit den Katzen gespielt. Im Haus? Bei Tante Hilde. Tante Hilde war auch da. Tante Hilde ist immer da. Ja. Sie hat dir erlaubt, mit den Katzen zu spielen. Ja. Und dann? Oh, mein Häschen. Sag es, Schatz. Es ist wirklich wichtig, dass du uns die Wahrheit sagst. Tante Hilde hat mich nicht nach Hause gelassen. Wie meinst du das? Die hat mich eingesperrt. Schrank im Keller, auf dem Dachboden, in der Kiste. Ich weiß nicht mehr. Sie hat was gemacht? Schätzchen. Es war dunkel. Keiner hat mich gehört. Und dann hat Tante Hilde gesagt, das sind Ratten und Spinnen. Und ich kann, wenn ich laub bin. Mann, ist gut. Ach, Kleinchen. Und dann hab ich ganz still gesessen und hab ganz doll Angst gehabt. Waren da noch andere Leute? Hast du bei Tante Hilde noch jemanden gesehen? Krönchen. Lass mich einfach in Ruhe, Krönchen. Komm, lass ihn in Ruhe. Ja, sie steht unter Schock. Ich bin aus dem doch jetzt. Mann, Papa, jetzt steh doch hier nicht so rum. Krönchen, rede doch. Lass ihn in Ruhe. Ist gut, wir fragen nichts mehr. Jetzt bist du ja da. Katrin hat mir immer die Schuld daran gegeben, dass ihre Mutter uns verlassen hat. Ich weine. Und jetzt hebt sie mir die Schuld, dass Krönchen weg war. Da sitzt sie, Hilde. Elena. Von den Toten auferstanden. Lebendig begraben. Sie muss geschrumpft sein. Alt ist die geworden. Alt und fett. Faltige Haut. Klaffender Mund. Geballte Fäustchen. Ein Äffchen. Ein Wrack. Wie kann man ein Rhesusaffengesicht so stark schminken? Wie kann man nur so wenig aus sich machen? Wie abstoßend muss ich selbst sein, wenn er mir diesen Kobold vorzieht? Erzähl schon, Hilde, wie ist das Kind reingekommen? Durchs Küchenfenster. Das hat die schon öfter gemacht. Gibt einen Tee. Wunderbar. Klettert am Rosengitter hoch und kloppt an die Scheibe. Wegen der Hitze heute stand das Fenster offen. Ich hab nicht mitgekriegt, wie die Rinne ist. Wie eklig ist das denn? Am liebsten würde ich sie mit dem Teekessel erschlagen. Du willst sagen, dass du die ganze Zeit nicht wusstest, dass sie im Haus war? Die muss ich versteckt haben. Alles war wie immer. Ich habe mir eine Suppe gemacht. Kartoffellauch, Creme aus der Dose. Damit bin ich dann vom Fernseher. Das war um 8 zu den Nachrichten. Grässliche Vorstellung, wie diese hässliche kleine Frau jeden Abend vor dem Fernseher eine Dosensuppe isst, umgeben von 20 Katzen. Andererseits kauert Rudolf auch immer mit einer Schüssel Erdnüsse vor dem Fernseher neben sich Fidi. Schwer zu sagen, welches dieser Bilder schlimmer ist. Vielleicht am grauenvollsten, dass sie zusammengehören. Zwei Einsamkeiten mit Tier. Jeden Abend. In benachbarten Häusern. Elena, du weißt, dass es für eine Frauenmutter völlig unmöglich ist, dem kleinen Mädchen was zu Leide zu tun. Wie lange hast du wohl gebraucht, um dir diesen Satz zurechtzulegen? Erzähl uns, wie es weiterging. Diese Szene hier, die spielt ihr doch nur für mich. Ja, also, gegen 9 Uhr klopft es an die Tür. Ihr wisst, dass ich nicht aufmache, wenn ich keine Ahnung habe, wer draußen steht. Ja. Ihr wisst? Nicht mal Pippi ist auf die Idee gekommen, Rudolf und mich gemeinsam anzusprechen. Aber das Kloppen hörte nicht auf. Das klang nach Notfall. Das war Katrin. Die fragte, ob ich Krönchen gesehen hätte. Ich sagte, nee. Und du hast im Haus nichts Ungewöhnliches bemerkt? Nee. Er hört sich an wie ein Fernsehdetektiv. Bevor ich ins Bett gegangen bin, habe ich die Katzen gefüttert. Die sind alle gekommen. Der Flori, der noch ein bisschen schüchtern ist. Stockhausen und Schönberg haben ihn terrorisiert. Ich war froh gestern, dass Hilde. Der ein bisschen... Ja, also gegen 10 bin ich ins Bett gegangen. Okay. Ja. Also... Und dann irgendwann habe ich im Erdgeschoss irgendwas trumpelt. Dann habe ich gedacht, eine von meinen Katzen. Hm. Bin gerne geschlafen. Und ja, plötzlich geht diese Geschrei los. Ja. Ich raus aus dem Bett, der Treppen runter, so schnell ich konnte. Die hat geschrien wie am Spieß und sich gegen die Tür geschmissen. Ja, die Kleine war in Panik. Ich glaube, sie ist von zu Hause weggelaufen. Vielleicht wollte sie ihre Eltern erschrecken. Ja, die war überhaupt nicht ansprechbar, verstehst du? Die hat geschrien. Ja, und dann ist sie zu dir reingeklettert, zu dem Küchenfenster, und dann hat sie mit den Katzen gespielt. Und dann ist sie immer später geworden, dann ist sie eingeschlafen. Und dann, als sie mitten in der Nacht aufgewacht ist, wusste sie nicht, wo sie war. Alles dunkel, die Haustür verschlossen. Und da ist sie ausgerastet. Der Fernsehdetektiv hat den Fall gelöst. Schöne Geschichte, nur leider kein bisschen glaubwürdig. Kleine Mädchen laufen vielleicht von zu Hause weg, aber nicht für Stunden. Und sie schlafen auch nicht versehentlich ein während eines Abenteuers. Hat Kron ihr ein Schlafmittel verpasst? Kleine Mädchen schlafen nicht einfach so ein. Wie oft musste ich meine Tochter auf dem Traktor durch die Gegend fahren, bis sie endlich eingeschlafen ist? Hilde, hier stimmt was nicht. Verschweigst du mir was? Ich habe einfach die Haustür aufgeschlossen. Die ist an mir vorbei und in der Dunkelheit verschwunden. Wie wenn ein Tier rauslässt, was sich im Haus verirrt hat. Und hast du bei Katrin angerufen? Natürlich. Aber bis ich die Telefonnummer rausgefunden hatte, bis der Mann von Katrin nur endlich ans Telefon ging, da war Krönchen nur schon zu Hause. Das ist egal, aber dass du angerufen hast gleich, ja, das ist wichtig. Den Rest, das werden wir Kron verklickern, dass der nicht auf dumme Gedanken kommt. So, okay. Bring dich nach Hause. Okay. Ja. Ja, Fingernägel wie rot bemalte Krallen. Elena. Ich weiß, dass du mich hast. Aber dafür gibt es keinen Grund. Wir gehen jetzt. Widerlich. Ich habe nie irgendwas Böses gemacht. Das musst du mir glauben. Hilde! Das musst du mir glauben, Elena. Menschenskind. Verschwindet, beide. Los, komm schon. Fidi, aus! Fidi, aus! Was machst du denn? Wo kommt das her? Was ist das? Woher kommt das? Komm, raus, raus hier! Sie sind es. Jetzt sind sie da. Ich muss Fidi in Sicherheit bringen. Sie kann sich an den Glasscherben verletzen. Und Hilde und Elena muss sie zum Schweigen bringen. Raus. Ingo hat eine Keramikfrosch in der Hand. Die Nacht riecht nach Kron. Davon ist er. Hüpft auf den Wald zu. Bitte, los, fass! Fass! Wie damals. Ich bin 13. Im Pyjama halte ich mich am Balkongitter fest. Unter mir wilde Gesichter von Männern. Vom Feuer erleuchtet. Krons Lachen. Die Stimme meiner Mutter. Ich rieche mein brennendes Zuhause. Na, also normalerweise war Linda immer stinksauer, wenn sie von Unterleuten in ihr Handy sprach und der Empfang immer abbrach. Ja. Und sie das als Majestätsbeleidigung empfand, glaube ich. Aber an dem Tag von der Katastrophe von Duisburg mit den 19 Toten bei der Love Parade, da war mir das scheißegal, da musste ich einfach mit ihr sprechen. Ich war vorher mit meinem Bruder und Ronny bei jeder Love Parade gewesen. Und ich bin auch überzeugt, dass wir ohne die Love Parade überhaupt nie den Mut gehabt hätten, überhaupt unsere Firma zu gründen, weil das Gefühl von Freiheit und Dreistigkeit, was man haben muss, um überhaupt auf die Zukunft zu vertrauen. Und auch die Vorstellung, dass Verantwortung, dass es nichts mit Zwang zu tun hat, sondern mit Liebe eigentlich. Und auch, dass es möglich ist, in T-Shirt und Turnschuhen trotzdem eine Menge Geld zu verdienen. All diese Dinge waren für mich die Love Parade. Und deswegen war dann diese Katastrophe in Duisburg mit den 19 Toten auch das Ende, also von einem Lebensgefühl für mich. Warte mal. Der Empfang ist total schlecht. Ich gehe mal kurz vor die Tür. Wenn wir mit den Stallanlagen fertig sind, dann kümmern wir uns um einen eigenen Funkmast. So, jetzt bin ich vorm Haus. Sag mal was. Was? Nee, warte mal. Ich mache noch ein paar Schritte bis vor zur Straße. Boah, der Himmel. Da ist die Milchstraße. Weißt du was? Ich glaube, die Berliner, die wissen nicht mal, was die Milchstraße ist. Hast du mitbekommen, was heute los war? Was ich heute alles mitgekriegt habe, geht auf keine Kuhhaut. Ich meine Duisburg auf der Love Parade. Ja. 19 Menschen tot geklatscht worden. Ich weiß nicht. Habe ich im Radio gehört, ja. Krasser Sternenhimmel. Hä? Auf der Love Parade sind 19 Menschen ums Leben gekommen. Worüber regst du dich auf? Hä? Das sind 19 Menschen, 19 tote Menschen. Okay. Kennst du eins der Opfer? Nein, zum Glück nicht. Gut. Und kennst du jemanden, der eins der Opfer kennt? Nein, auch nicht. Kennst du irgendjemanden, der heute auf der Love Parade war? Ja, wahrscheinlich schon. Keine Ahnung. Frederik, dann geht dich die Sache auch nichts an, okay? Das ist weit weg passiert. Ohne Internet und Fernsehen hättest du davon überhaupt nichts erfahren. Carolina, spinnst du jetzt komplett oder was? Hier wurde heute Krönchen entführt. Wie bitte, was? Ja, Katrin hat geklingelt und gefragt, ob ich irgendwas gehört oder gesehen hätte. Hier ist Katrin. Oh Mann, die Tochter von Kron, du Torfnase. Ich sag dir, das hat alles mit der Windkraftsache zu tun. Auch wenn Jule meint, dass Gombrowski damit nichts zu tun hat. Julia, die Frau vom Vogelschützer, oder? Ja, du Fuchs. Ja. Die hat vor einer halben Stunde angerufen und wollte wissen, was ich darüber denke. Vor einer halben Stunde? Die ruft dich nachts um eins an, um zu wissen, was du denkst. Ich glaube, die ist verknallt in mich. Boah, die hat eine Macke. Die hat gesagt, sie hätte Gombrowskis Seele gesehen. Lena, was machst du eigentlich da draußen? Ich gucke in die Sterne. Dieser ganze Kron-Gombrowski-Meiler-Scheiß. Das hat doch mit Koppelzäunen und Scheune sanieren überhaupt gar nichts mehr zu tun. Wahrscheinlich zählt sie jetzt die Sekunden einer Kunstpause, die ihr Guru Manfred Gortz für solche Gespräche empfiehlt. Typen wie Krohn und Gombrowski, die bleiben hier nicht ewig am Drücker. Und dann kommt die neue Generation an den Start. Also als Linda das Wort benutzte, Generation, da wurde mir plötzlich klar, dass Linda so das Gegenteil der Love Parade ist. Weil alles in Linda immer gestrebt hat. Ja? Es musste immer alles optimiert werden. Sie dachte, dass sie nur erfolgreich sein kann oder dass man nur erfolgreich sein kann, wenn man ständig an sich arbeitet, wenn man sich ständig selber optimiert. Und sie wollte sich immer an die Spitze von was auch immer setzen. Das wurde mir plötzlich klar, als sie das Wort Generation benutzte. Linda wollte der neue Gombrowski von Unterleuten werden. Warte mal. Hörst du das? Hörst du den Hund bellen? Der Leute bellen ja ständig irgendwelche Köter. Nee, das klingt aber irgendwie aggressiver. Ey, da vorne ist irgendwas los. Wie krass. Da prügeln sich zwei Männer. Beutelweg. Richtung Stichweg. Erstmal stehen bleiben. Regel Nummer 1, auf Probleme nicht zurennen. Ruhe bewahren, sich ein Bild von der Lage machen. Sieht aus wie Mücke und Elefant. Gombrowski hat Krone in der Jacke. Rammt ihn an die Laterne. Ich muss Gombrowski da irgendwie weglocken. Frau Hirte! Was ist los? Oh, Scheiße! Mann, nehmen Sie den Scheißköter hier weg! Oh, fuck, mein Knöchel! Oh! Frau Franzen, was ist denn passiert? Kommen Sie hoch. Können Sie stützen? Ja, können Sie auftreten? Okay. Nee, nicht gut. Ich wohne da drüben. Ja, ich weiß schon, wo Sie wohnen. Geht's? Ja, danke. Also, wenn es so weh tut, dann ist es nur Verstauung. Soll ich Sie ins Krankenhaus bringen? Nicht nötig. Wirklich? Gehen Sie nach Hause. Gut. Wirklich alles gut? Alles bestens. Ja, gut dann. Danke. Ja, schon gut. Wofür mich das Schicksal bestraft. Was habe ich falsch gemacht? Ich habe Spaß am Gelingen. Ich spreche von Erfolg, wenn alle Beteiligten den größtmöglichen Nutzen haben. Ich habe so vielen Menschen im Dorf geholfen. Ich erwarte keine Dankbarkeit, aber mir tut weh, dass man mich zum Lohn für meine Anstrengung auch noch drangsaliert. Kron, Elena, Püppi, Hilde, Betty, Fidi. Elena, ich habe ihr das große Haus gekauft, gleich nach der Wende, mit allem ausgestattet, was der Westen zu bieten hat. Und sie schleicht dafür als stummer Vorwurf durch die Räume. Tut so, als hätte sie Angst vor mir. Kron, dem habe ich den Wald geschenkt damals nach seinem Unfall. Das hätte ich nicht tun müssen, so wie er sich angestellt hat. Er überrascht mich selten, aber wenn er Krönchen bei Hilde versteckt hat, ist das ein genialer Schachzug. Damit bringt er das Dorf gegen mich auf. Und niemand glaubt, dass ich nichts mit der Angelegenheit zu tun habe. Kron! Was ist denn mit dir los? Hörst du mich? Ich bin's, Karl! Was ist denn hier los? Verdammt nochmal. Krumm. So, Fink, halt sie mal fest hier. Hörst du? Halt dich an mir fest. Halt dich doch mal. Erik. Da ist ja noch Erik. Ist das Erik? Erik, was ist denn hier passiert? Hier ist er zu Hause. Nein, ich will weg. Was ist denn los? Wo willst du denn hin? Sophie war weg. Wie bitte weg? Ja, Sophie war weg. Was? Die war entführt. Aber die ist doch da. Ja, sie ist jetzt da, aber sie war weg. Los, jetzt beruhig dich. Jetzt erzähl mir bitte, was passiert ist. Komm, ganz ruhig. Ja? Sag, was passiert ist. Ich bin mit Sophie rausgegangen in den Garten und hatte viel zu tun. Ich hatte einen Kaffee dabei und Sophie. Ja. Als ich gefahren bin, lag sie im Kinderbett. Ja, im Kinderbett. Und dann? Genau, sie liegt im Kinderbett. Ich bin bei den Himbeeren. Ja. Schneide da und dann denke ich auf einmal, hä? Also ich bin so unruhig geworden. Ja, warum? Ich weiß nicht, einfach so, ja. Und dann? Spring auf und lauf um die Ecke und Sophie ist weg. Sophie ist weg. Einfach weg. Das Kinderbett leer, Sophie nicht da. Ja, und dann? Was für ein Grauen. Und dann bin ich da rumgelaufen. Also, ich habe nach ihr gesucht und sie war nie mehr da. Und dann bin ich ins Haus reingerannt und habe das Telefon gesucht. Ich wollte die Polizei anrufen, ich wollte dich anrufen. Und dann bin ich aber um die Ecke gelaufen und da war sie dann da. Wie sie war wieder da? Ich komme ans Haus und da sitze unterm Goldregen. Punkt. Neben der Bank auf einer Decke und hat sich zum ersten Mal selber aufgesetzt. Und dann hat sie das ganze Gesicht gestrahlt und ich stand und dachte, aber das ist mein Kind oder was? Kann das nicht vielleicht doch so gewesen sein, dass du sie unter den Goldring gebracht hast und dann hast du es vergessen? Ja, dann müsste ich ja geisteskrank Nein, sein. Nein, ich will doch nur versuchen zu verstehen, was passiert ist. Ich muss meiner Stimme einen milden Klang geben. Milde, Gerhard. Ganz milde. Glaubst du wirklich, dass es möglich ist, dass jemand in den Garten kommt, Sophie, die schläft, aus dem Bettchen nimmt und du hockst währenddessen hinter den Himbeeren? Ja, aber wenn Krönchen verloren geht, dann spielst du den Ritter auf dem weißen Pferd. Okay. Ja, okay. Und wenn sich jemand an Sophie vergreift, dann bin ich geisteskrank Nein. oder habe Halluzination. Okay. Nehmen wir mal an, es war so, wie du sagst. Ich rede keine weitere Minute länger hier mit dir, wenn du mir nicht glaubst. Ich glaub dir doch, Jule, ich glaube dir. Wir müssen uns so gemeinsam klar machen, was passiert ist. Jemand hat also Sophie aus dem Bettchen genommen, um uns einen Schreck einzujagen. So, und wer war das? Deiner Meinung nach? Er will wieder mit Kombrowski anfangen. Außer Kombrowski kann niemand dahinter stecken. Er glaubt mir nicht. Komm her. Ich glaub ihr nicht. Aber warum? Sie spielt mir was vor, um Gombrowski zu helfen. Warum? Um mich unter Druck zu setzen. Warum zum Teufel glaubt er mir nicht? Es ist schrecklich, sowas zu denken. Er ist nicht mehr der Alte. Ich bin vergiftet. Er ist nicht mehr der Gerhard, den ich geliebt habe. Wer? Wer was? Wer ist das gewesen? Ja, wer wohl das Tier von nebenan? Du hast mir doch tagelang erzählt, dass Gombrowski kein Entführer ist. Nee, ich sage nicht Gombrowski, ich sage das Tier von nebenan. Ach, du Schaller, der tut doch nichts auf eigene Rechnung. Der ist doch ein Handlanger von Gombrowski. Das ist mir scheißegal. Ist das mir scheißegal, solange das Tier da drüben sitzt? Will ich jedenfalls nicht. Solange das Tier da drüben, so lange will ich jedenfalls, ich kann nicht mehr hier bleiben, ja. Wenn Dieser Typ da drüben sitzt, das kann so nicht... Jule. Hör mal zu, ich kann machen, dass das aufhört. Möchtest du das? Möchtest du das? Ja, ich gebe Gombrowski, was er will. Dann lässt er uns in Ruhe. Ja, auch wenn es eine schmerzhafte Kapitulation ist. Dann hat er ein weiteres Mal gewonnen. Mit seiner Einschüchterung, mit seinem Terrorismus, dann hat er gewonnen. Solange der da drüben sitzt, kann ich hier nicht mehr zu Hause sein. Ich gehe jetzt kurz an den Rechner und ich schreibe 2 Mails. Ja? Franzen kriegt ihre Baugenehmigung, damit sie das Land an Gombrowski verkauft. Und der Naturschutz wird keinerlei Einwände gegen den Windpark erheben. Dann ist der Zauber in ein paar Tagen vorbei. Ist das gut? Ist das gut? Unter Berücksichtigung aller Umstände, in Abwägung zwischen dem Staatsziel des Artenschutzes und dem berechtigten Anliegen der Energiewende, teilt die Naturschutzbehörde nach nochmaliger Prüfung mit, insbesondere die Lebensräume der geschützten Kampfläufer nicht. Nicht. Ich schwor mir, dass keiner, nicht Gombrowski, nicht die kleine Hexe Linda Franzen und auch nicht Bodo Schaller, damit durchkommen würden. Unter Leuten. Hörspiel in 6 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Julie C. Teil 4. Es spielten Rudolf Gombrowski, Hilmar Eichhorn, Kron, Jackie Schwarz, Jule Weiland, Bettina Kurt, Gerhard Vlies, Wolfram Koch, Katrin Kron-Hübschke, Winnie Böwe, Krönchen, Ruby Lorenz, Arne Seidel, Martin Seifert, Hilde Kessler, Svetlana Schönfeld, Elena Gombrowski, Ulrike Krumbiegel, Linda Franzen, Tanja Wethorn, Frederik Wachs, Moritz Grove, Bodo Schaller, Axel Prahl, sowie Karl-Heinz Koinski, Michael Rotschopf, Steffen Shorty Scheumann, Ernst-Georg Schwill und Axel Werner. Musik Lutz Glandin. Ton Peter Awer und Wenke Decker. Regieassistenz Beate Becker. Regie Judith Lorenz. Dramaturgie Juliane Schmidt. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Norddeutschen Rundfunk 2018.